Und nun begann Bastian zu erzählen, was er erlebt hatte. Er erzählte alles ganz ausführlich und es dauerte viele Stunden. Der Vater hörte ihm zu, wie er ihm noch nie zugehört hatte. Er verstand, was Bastian ihm erzählte. Gegen Mittag unterbrach er einmal, aber nur, um die Polizei anzurufen und mitzuteilen, dass sein Sohn zurückgekehrt und alles in Ordnung sei. Dann machte er für sie beide Mittagessen und Bastian fuhr fort zu erzählen. Der Abend brach schon herein, als Bastian mit seinem Bericht bei den Wassern des Lebens angekommen war und erzählte, wie er davon dem Vater hatte mitbringen wollen und es dann doch verschüttet hatte. Es war schon fast dunkel in der Küche. Der Vater saß reglos. Bastian stand auf und knipste das Licht an. Und nun sah er etwas, was er noch nie zuvor gesehen hatte. Er sah Tränen in den Augen seines Vaters. Und er begriff, dass er ihm das Wasser des Lebens doch hatte bringen können. Der Vater zog ihn stumm auf seinen Schoß und drückte ihn an sich. »Von jetzt an«, sagte er mit einer ganz veränderten Stimme, »von jetzt an wird alles anders werden mit uns. Meinst du nicht?« Und Bastian nickte. Sein Herz war zu voll, als dass er hätte sprechen können. Am nächsten Morgen war der erste Schnee gefallen. Weich und rein lag er auf dem Fensterbrett vor Bastians Zimmer. Alle Geräusche der Straße klangen gedämpft herauf. »Weißt du was, Bastian«, sagte der Vater vergnügt beim Frühstück, »ich finde, wir beide haben wahrhaftig allen Grund zum Feiern. So ein Tag wie heute kommt nur einmal im Leben vor und bei manchen nie. Deshalb schlage ich vor, dass wir beide zusammen was ganz Großartiges unternehmen. Ich lasse heute die Arbeit Arbeit sein und du brauchst nicht in die Schule. Ich schreibe dir eine Entschuldigung. Was hältst du davon?« »In die Schule? Gibt's die denn noch? Als ich gestern durch die Klassenzimmer gelaufen bin, war keine Menschenseele da, nicht mal der Hausmeister.« »Gestern? Aber gestern war doch der erste Advent, Bastian.« Der Junge rührte gedankenvoll in seinem Frühstückskakao. Dann meinte er leise, »Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis ich mich wieder richtig eingewöhnt habe.« »Eben. Und deshalb machen wir uns einen Festtag, wir beide. Was würdest du am liebsten unternehmen? Wir könnten irgendeinen Ausflug machen. Oder wollen wir in den Tierpark fahren? Mittags leisten wir uns das großartigste Menü, das die Welt je gesehen hat. Nachmittags könnten wir einkaufen gehen. Alles, was du willst. Und abends? Sollen wir abends ins Theater?«